Deutschlandradio Kultur. Kriminalhörspiel. Abend für Abend ging Rosemarie Hirte in Wittolds Garten, um ihn hinter dem Fenster zu beobachten, während er Abhandlungen zur Vormärzlyrik schrieb oder sich mit anderen Frauen vergnügte. Rosemarie war süchtig nach Liebe, wenn sie ihn sah. Doch sie konnte ihren gesammelten Charme in die Waagschale werfen. Er wollte sie einfach nicht. Nun hat sie ihn ganz für sich, wie sie es sich immer gewünscht hatte. Erleben Sie die 2007 im Alter von 65 Jahren verstorbene unvergessliche Evelyn Hamann in der Rolle der Rosemarie, die buchstäblich über Leichen geht, um den Mann ihrer Träume zu gewinnen. Ich habe zwei Nachrichten für dich. Ich fange mit der schlechten an, Witold. Die Polizei hat deinen Fall jetzt abgeschlossen. Mit einigen Fragezeichen versehen, bist du des vierfachen Mordes überführt und wirst zu den Akten gelegt. Ich habe hier und da durchsickern lassen, dass ich von deiner Unschuld überzeugt bin. Das musst du mir glauben. Aber, und das ist die gute Nachricht, es kann dir völlig egal sein, für was man dich hält. Du kriegst nichts mehr mit. Du bist bis ans Ende deiner Tage ein lebender Leichnam. Der Hahn ist tot. Kriminalhörspiel von Andrea Czesinski nach dem gleichnamigen Roman von Ingrid Noll. Die Ärzte sagen, du freust dich, wenn ich komme. Weiß nicht, woran sie das erkennen. Magst du gezuckerte Kirschen? Witold Engstern, so habe ich dich geliebt. Und ich würde dich trotz deiner sabbernden Spucke den Mund küssen. Mach ich nicht, wäre ja wie Leichenschändung oder Sex mit Unmündigen. Hast du gegrinst? Engstern! Hast du eben gegrinst? Ich werde es mir zur Gewohnheit machen, dich zu besuchen. Dienstag und Donnerstag. Dann noch einmal pro Woche auf den Friedhof. Ich kümmere mich nämlich um Beate und manchmal um Hilke. Um die andere nicht, das wirst du verstehen. Man muss in Bewegung bleiben. Rausgehen in die Welt und sei es nur ums Haus. Tja. So ist das nun gekommen. Der pathologische Frauenmörder und seine einzige Getreue. Ich bin's leibhaftig. Rosi. Rosemarie. Ist da wer? Nicht schießen. Ich bin's. Witold, ich bin's doch nur, Rosi. Wer? Rosemarie Hirte. Ach du. Sag mal, das ist doch nicht zu fassen. Ich schaffe mir keinen Hund an, keine Gardinen und du wagst es, dich im Dunkeln anzuschleichen. Ich wollte dich nur fragen, wie die Beerdigung von Scarlett war. Und da sah ich Beates Wagen vor der Tür, also Beates ehemaligen Wagen, als sie noch lebte. Sozusagen den jetzigen Wagen von Beates Tochter, weil der ja jetzt ihr gehört. Seit wann lungerst du hier rum? Seit gerade eben. Du bespitzest mich, was? Das würde ich nie tun. Verdammter Herbst. Nur weil der Apfelbaum nicht mehr genügend Blätter trug, um mich zu verbergen. Die Beerdigung dieser rothaarigen Schnepfe war mir gleichgültig. Ich wollte nur sehen, ob du trauerst. Graben zerbeugt in deiner labbrigen Strickjacke, die mich so rührte. Und wer saß da in schönster Wohnzimmerbeleuchtung? Vivian, diese schwarz-weiß getünchte alberne Kröte. Ich sag dir, es war ein solcher Schock, als ich mitbekam, dass du nicht hinter Beate, sondern hinter ihrer Tochter hier warst. So verhält sich kein normaler Mensch. Irgendetwas zog mich her. Wahrscheinlich wollte ich noch mal dastehen, wo ich damals stand, als das mit deiner Frau passierte. Ein Täter zieht es an den Ort seiner Tat, was? Wieso denn meiner Tat? Wie oft hast du schon hier draußen gestanden? Heute zum ersten Mal. Es überkam mich auf einmal. Ich glaube dir kein Wort mehr. Wenn das nochmal vorkommt, rufe ich die Polizei und zeige ihnen deine großen Füße. Das ist unfair. Gehässig. Vitold, das ist gemein. Warum brüllst du nicht schießen? Ich habe doch keine Waffe. Bei Hilke hattest du auch eine. Das war ihre Pistole. Komm schon ins Haus. Ich wollte unsichtbar werden, versinken, tot umfallen. So eine kleine, tragische Ohnmacht. Hingehaucht ins feuchte Laub dieses Abends. Aber ich stand, Blähkrämpfe im Bauch. Nichts von ironischen Blitzern in deinen Augen, nur geballter Widerwillen. Durchsuch mich doch, dachte ich, taste mich ab, von mir aus mit Gewalt. Vielleicht, dass ein leises Knistern meines neuen Seidenhemdes etwas in dir auslöst. Eine Art von gerührtem Mitleid, ein kleines Aufzucken, dass es sich auch bei mir um einen weiblichen Körper handelt und nicht um ein Pferd. Diese Todesfälle müssen einen ja wahnsinnig machen. Völlig, Witold. Ganz wahnsinnig. Und vor allem irgendwie so schutzbedürftig. Ich war immer stark, weißt du, habe alles alleine getragen. Ja, ja, setz dich. Du kannst aus meinem Glas trinken. Sherry. Danke. So, und nun zeig auf die Stelle im Garten, wo du gestanden hast. Als ich auf Hilke schoss. Witold, ich habe dir 100-mal gesagt, dass ich erst in den Garten rannte, nachdem ich den Schuss hörte. Aber vielleicht hast du ja doch schon hier gestanden und auf deine Chance gewartet. Was denn für eine Chance? Warum sollte ich denn eine Frau umbringen, die ich überhaupt nicht kannte? Und dich kannte ich auch nicht. Mir wurde erst im Nachhinein klar, dass ich dein Buch gelesen hatte und bei deinem Vortrag in der Volkshochschule war. Wieso geht jemand wie du zu einem Vortrag über Vormärzlyrik in die Volkshochschule? Das ist abartig. Beate und ich hatten eben ein abartiges Freizeitprogramm. Gott, Beate. Jedes Mal kriege ich so ein schmerzhaftes Ziehen in der Leistengegend, wenn ich an sie denke. Und mir geht's wie ein Stich quer durch die Brust. Gut, gut. Und warum hast du auf Hilke geschossen? Weil du auf sie geschossen hattest. Das konntest du von dort aus gar nicht sehen, wer auf wen geschossen hat und ob er getroffen war. Das konnte ich sehr wohl sehen, Witold. Der Schuss fiel, du standest und Hilke lag. Wer soll denn stehen, wenn er erschossen wurde? Das ist richtig. Mir will doch nur bis heute nicht in den Kopf, warum du mich unbedingt retten wolltest. Eine wildfremde Person geht nachts spazieren, hört einen Schuss, rennt in den Garten, sieht eine tödliche Szenerie, merkt, dass die Frau noch lebt, erschießt sie restlos, schießt den besoffenen Mann durch die Wade und verschwindet. Das ist doch nicht üblich, oder? Ich wollte dir helfen. In Paniksituationen muss man sich für eine Person entscheiden. Das war instinktiv. Ich kann's nicht erklären. Hilke war nicht tot. Nicht durch meinen Schuss. Du wolltest sie doch los sein. Das wusstest du. Blitzartig war dir klar, dass meine alkoholkranke Frau mein Klotz am Bein war. Auch Instinkt, ja, Rosi? Nenn's, wie du willst. Warum bist du ständig bereit, mir was zu unterstellen? Warum kannst du nicht freundlich zu mir sein? Ich probierte einen dezenten Schniefer. Tränen. Bei anderen wurdest du da weich. Nur ein bisschen anlehnen. Du warst nah dran. Deine Verdächtigungen waren fast richtig. Natürlich war ich nicht zum ersten Mal in deinem Garten. Ich hüllte mich in die Schwärze der Nacht. Schön kitschig, nicht? Mit dem stumpfschwarzen Jogginganzug, den ich extra dafür gekauft hatte. Es war eine Sucht der Liebe. Abend für Abend. Ich musste dich sehen. Immer hast du allein gesessen über diesen Vormärz-Lyrik-Abhandlungen. Du hast gearbeitet in dieser Strickjacke. Hast geraucht. Wie gerne hätte ich dir das abgewöhnt. Zweimal sind wir uns auf der Straße begegnet. Einmal hast du gelächelt. Was meinst du, was ich für Hoffnungen hatte? Aber ich kam nicht an dich ran. Und dann hockte deine Frau da. Streit. Ihr wart beide besoffen. Sie zog die Pistole und du nahmst sie ihr einfach weg. Klassisch. Und ich habe gehört, was sie dir als letzten Trumpf an den Kopf warf. Dein beschissenes Buch wäre nie gedruckt worden, hätte ich nicht mit diesem Verleger geschlafen. Peng, das saß. Witold, entschuldige, ich habe eben gedacht, du verstehst mich. Rosi, du bist ein sehr einsamer Mensch. Seit Beate nicht mehr lebt, kannst du dich wohl mit niemandem mehr aussprechen. Versuch's doch mal mit einer Frauengruppe oder mit einer psychologischen Beratung. Du meinst, ich hätte eine Schraube locker? Das haben alle sensiblen Menschen, mehr oder weniger. Nur interessante Menschen brauchen einen Psychologen. Ich habe demnächst auch einen Termin. Ach, Witold. Nach allem, was passiert ist, bist du mein einziger Freund. Na, nicht doch. Fang nicht auch noch an zu weinen. Ich bin manchmal etwas grob, aber das kommt doch auch nur aus meiner Verzweiflung. Na, siehst du. Es geht doch schon besser. Noch ein Schlückchen Sherry? Lass mich nur ein bisschen an deinem Arm liegen. Nur ein bisschen. Es tut mir so unendlich gut. Die Kinder sind übrigens im Kino. Welche Kinder? Vivian und mein Sohn. Ich glaube, mit Vivian geht es zu Ende. Sie sieht in mir doch mehr den Papa. 22 Jahre jünger, das ist vielleicht normal. Ich kann die Nächte nicht mehr so durchmachen. Morgens hänge ich in den Seilen. Ich hopse in den Diskotheken rum wie ein Kasper. Ich bin wahrscheinlich zu alt für Vivian. Sowas muss schmerzlich begriffen sein. Ich verstehe dich. Ich denke ja auch manches Mal, für mich ist alles zu spät. Und gelebt habe ich noch gar nicht richtig. Am liebsten wäre ich schon gestorben. So sollst du nicht denken, Rosi. Ach, entschuldige, ich lass mich gehen. Ist nur eine momentane Krise. Sind sicher die Wechseljahre. Soweit ist es bei mir noch nicht. Gießt du uns bitte einen Sherry nach? Wechseljahre. Die hätte ich längst hinter mich gebracht. Na und? Du warst auch fast 50. Aber mit dieser ausgeflippten geilen Kuh von Vivian, wie sie affigerweise hieß, nachts durch die Gegend springen. Weißt du, was ich damals gedacht habe? Mach dich ruhig fertig, Witold. Ruinier dich, rauch noch eine, brich dir beim Tanzen die Knochen. Wirst schon sehen, was du an mir hast, wenn du hinten nicht mehr hochkommst. Ich liebe dich. Und wie, wenn alte Scheunen brennen. Du wolltest mich nach Scarlets Beerdigung fragen. Vergessen? Das war doch angeblich der Grund deines Besuches. Bitte, Witold. Nicht diesen Ton. Den verkrafte ich nicht. Schon gut, schon gut. Es war grauenvoll. Die halbe Stadt war anwesend. Lauter getarnte Bullen. Du hättest wirklich den Anstand haben sollen, um Scarlett das letzte Geleit zu geben. Ich konnte so kurz nach meinem Zwischendurchurlaub nicht schon wieder frei nehmen. Ach, Mensch. Wenn das mit dieser Scarlett nicht gewesen wäre, es hätte so schön sein können. Das mit dieser Scarlett? Also ich muss mich wundern. Wir hatten gemeinsam mit ihr einen wunderbaren Abend in der Eifel. Sie hat gesungen und getanzt, mit einem Sektglas in der einen, einem Hühnerbeinchen in der anderen Hand. Sie war komisch, sie war hinreißend, du hast bei ihrem Anblick geweint. Du hattest vielleicht einen schönen Abend. Ich musste immer nur an Beate denken. Ein Sektglas in der einen Hand, ein Hühnerbein in der anderen. Wieso machen die alle das Gleiche? Ich verstehe das nicht. Wie, was meinst du mit Sektglas und Hühnerknochen? Entschuldige, Witold, du hast Scarlett gemocht, aber ihr Tod nimmt mich nicht so mit. Beates Tod macht mich fertig. Das ist doch grausam, vom Aussichtsturm zu fallen. Stell dir das nur mal vor. Der Badewanne zu ertrinken, stelle ich mir schrecklicher vor. Arme Scarlett. Arme Beate. Weißt du, Witold, wenn Vivian dich doch mehr als ihren Papa betrachtet, dann könnte sie mich doch auch als ihre Mama betrachten. Das bin ich Beate schuldig. Ja, ja, das ging ein Stück daneben. Hatte es sofort begriffen. Ich konnte tun und sagen, was ich wollte, meinen gesamten Charme in die Waage schmeißen, mich liften lassen, im Lotto gewinnen. Du wolltest mich einfach nicht lieben. Als hätte mir irgendwer das Recht abgeschnitten. Meine Lippen waren spröde wie ein Acker, die zerplatzten, wenn ich nur in deine Nähe kam. Und ich wollte dich küssen, jede Stelle. Glotz nicht so blöde. Was meinst du, was ich für Gedanken hatte? Du kamst mir plötzlich entgegen, weil der Sherry wirkte. Himmel, jetzt beginnt diese sich gegenseitig die Nase in die Haare stecken. Und ich dufte nach Scarlett's Parfum. Die muss Geld wie Heu gehabt haben. 70 Mark für so ein Flakon. Hatte ich mir als Andenken eingesteckt. Was wäre gewesen, wenn du das Parfum wiedererkannt hättest? Erinnerung an dieses geile Kirschkompott oder eine spitzfindige Kombination? Bleib mir bloß vom Leib, Witold, dachte ich. Und 10 Zentimeter vor mir wurde gebremst. Du musst jetzt gehen. Ich verstehe. Begleitest du mich ein Stück? Du begreifst nicht die Bohne, Rosi. Du bist mit deinen 52 wirklich naiv. Gott begnadet naiv. Warum denn? Ich glaube, man hält mich für den Frauenmörder. Mörder? Aber wer spricht denn hier von Mord? Das waren doch ganz normale Unfälle. Nein, nein, nein. Ich kann das Wort normal in deinem Mund nicht mehr hören, Rosi. Ein Unfall an sich ist nicht normal. Du, ich arbeite seit bald 30 Jahren bei einer Unfallversicherung. Mir kannst weder du noch kein sonst wer was erzählen. Unfälle gehören zum Leben. Ohne Unfälle geht es gar nicht. Wir sind doch Menschen, keine Götter. Selbst die hatten Unfälle. Jeder lose Dachziegel, der dir auf den Kopf fällt, ist ein Unfall. Das ist ein tragischer Zufall. Unfälle passieren meist durch Zufall. Sie sind nicht geplant und daher nicht berechenbar. Damit Vereine wie der deine Geld abzocken können, ja? Du redest doch Blech. Damit die Leute abgesichert sind, wenn ihnen ein zufälliger Unfall geschieht. Und was haben sie davon, wenn sie zufällig tot sind? Rate, warum Scarlett so bombastisch unter die Erde ging. Weil ihr Gatte das entsprechende Sterbeunfallversicherungsgeld bekam. Darum. Danke, Rose, danke. Danke für die Lektion. Wieso denn bombastisch? Du warst doch gar nicht dabei. Ich kann's mir eben denken. Und ich werde wieder observiert. Ich spüre das. Das bildest du dir ein. Der Fall Helge Engstern ist zu den Akten gelegt worden. Ja, denkst du? Hättest du ein bisschen weiter gedacht, als du Hilke abgeknallt hast, hättest du zumindest noch ein paar Verwüstungen hier anrichten müssen. Nun mach du mir noch Vorwürfe. Hast du überhaupt eine Ahnung, wie entsetzlich das war? Ich werde nie in meinem Leben dieses Geräusch vergessen. Ich flöße dir Whisky ein. Du warst ja jenseits vernunftbegabten Tuns. Voll Alkoholisierte sind nur begrenzt schuldfähig, schoss mir immer wieder durch den Kopf. Auf einmal höre ich ein Gurgeln hinter mir. Eine Frau röchelte plötzlich. Und warum hast du nicht einen Arzt gerufen, die Polizei? Wenn sie durchgekommen wäre, hättest du einpacken können. Darum. Na, das konnte dir doch vollkommen gleichgültig sein. War es mir aber nicht. Ich kann in Gesichtern lesen. In Hilkes Gesicht las ich großes Elend. In deinem große Angst. Da hast du Gott gespielt. Nein, ich wollte nur, dass du da rauskommst. Ist das denn so schwer zu begreifen? Was soll ich denn noch sagen, Witold? Und du hast es mir ja auch gedankt. Vergiss das nicht. Als ich das erste Mal nach deiner Entlassung zu dir kam und sagte, ich war es, da hast du meine Hand gedrückt. Da hattest du alles verstanden. Warum stellst du plötzlich wieder diese Fragen? Weil es inzwischen 3 tote Frauen gibt. Und alle 3 habe ich gekannt. Alle 3 starben durch mysteriöse Unfälle. Alle 3 waren noch nicht alt und sie waren auch nicht krank. Darum, Rosi, darum! Beate war so alt wie ich. Na und? Ist das etwa ein Sterbealter? Ach so, natürlich nicht. Aber Hilke und Scarlett waren krank. Scarlett war nicht krank. Sie hatte einen Herzanfall. Ist das vielleicht gesund? Ja, und Hilke war Alkoholikerin. 45. Auch daran stirbt man nicht. Sie ist ja auch eindeutig erschossen worden. Von einem Unbekannten. Die Polizei sucht nach einem Unbekannten mit Schuhgröße 42. Mit kurzen, schwarzen Haaren. Ich bin blond und lockig. Inzwischen. Gefällt es dir nicht? Bitte, Rosi. Bitte lass mich jetzt allein. Ich ruf dich an. Die Ärzte sagen, du machst keine Fortschritte und keine Rückschritte. Du bleibst, wie du bist. Ich unterhalte mich jetzt oft mit meiner toten Freundin Beate. Ihre Stimme klingt ganz klar. Vielleicht habe ich Kontakt mit dem Jenseits. Was meinst du? Gibt es ein Jenseits? Beate macht mir keine Vorwürfe. Sie ist mir sogar dankbar, dass ich ab und an nach ihrer grässlichen Tochter Vivi anschaue. Die müsstest du jetzt sehen. Na, Hilfe, die kriegt dort die Syphilis oder Schlimmeres, diese arrogante Nutte. Ach, Tante Rosi, na, du altes Schlachtschiff. Ich lächle dann gönnerhaft. Ach, ich habe noch eine Überraschung für dich. Selbstgemachte Himbeerkonfitüre. Magst du ein Löffelchen? Ich habe immer kleine Überraschungen für dich. Ist dir das schon aufgefallen? Ja, nun guck nicht so debil. Lächle, so wie ich. Rosi freut sich, dass wir noch am Leben sind. Wie auch immer. Und weißt du, worüber ich mich am meisten freue? Dass es mir vergönnt war, einmal in meinem Leben zu lieben. So rücksichtslos, so wahnsinnig. Ein bisschen verklemmt und schließlich auch unerfüllt. Aber dieses Gefühl für dich war in mir ausgegossen wie in einer Form. Jede Pore war besetzt. Was hattest du für eine erotische Stimme? Du hast mich erweckt aus einem langen Schlaf. Bist du müde? Verdrehst so komisch die Augen? Soll ich dich zurückbringen? Du weißt ja, dass ich wiederkomme. Auf mich ist Verlass. Ich bin's. Ich muss dich vorwarnen. Möglich, dass du gleich Besuch bekommst. Witold, wo steckst du? Von wo aus rufst du an? Von einer Telefonzelle, selbstverständlich. Ich kann mich auf dich verlassen, Rosi. Aber selbstverständlich. Was ist passiert? Um Himmels Willen, sprich doch. Schulze war da. Ich kenne keinen Schulze. Ein kleiner, eifriger Polizist namens Schulze. Schulze muss er auch noch heißen. Ein Computerfreak, es zieht sich irgendwas zusammen. Was denn? Weiß ich nicht. Sie haben eine Spur in den 3 Mordfällen. Sprechen die jetzt wirklich von Mord? Ein bisschen verschwiemelt, aber ziemlich eindeutig, ja. Haben Sie einen konkreten Verdacht? Das haben Sie mir doch nicht unter die Nase gerieben, aber Sie taten so. Wer sind denn die anderen? Wie die anderen? Na, es gibt nur Schulze, aber der ist die Polizei. Hat er was von mir gesagt? Nein, nichts. Warum willst du mich dann warnen? Meinetwegen. Aber du hast doch damit nichts zu tun. Natürlich nicht, aber ich spür's. Da hängt ein verdammtes Unwetter über mir. Du hattest damals zu Protokoll gegeben, dass Beate unglücklich in mich verliebt war. Tja, das war die einzige Erklärung für ihren Selbstmord. Aber sie war niemals in mich verliebt. Und es war kein Selbstmord, es war auch kein Unfall. Beate ist gestoßen worden. Gestoßen, das wissen die jetzt, klipp und klar. Gütiger im Himmel. Woher denn? Das kannst du ihn ja fragen, mich doch nicht. Jedenfalls hänge ich bei Beate mit drin. Und dass ich mit Vivian zusammen war, das wussten sie auch. Das ist doch eine völlig logische Erklärung für ihre Verzweiflungstat. Vielleicht wollte sie doch auch nur ein Signal setzen, dass du nicht mit Vivian zusammen sein solltest. Bringt das dich deshalb um? Schon gar nicht so eine lebensfrohe Person wie Beate. Manchmal kann man sich in den Menschen eben täuschen, Witold. Warum bist du nur so aufgeregt? Ach, weil mir das alles so unbegreiflich ist. Weil ich seit Jahren ein kunstbesessener Lehrer für Deutsch- und Kunsterziehung bin, weil ich mir in meiner Freizeit Bücher abquäle, von denen ich sicher bin, dass sie besser sind als die der meisten Veröffentlicher. Ja. Ich habe erwachsene Kinder, ich wandere gern, ich liebe auch mal schöne Frauen, aber ich will meine Ruhe, verstehst du? Rosi, meinen Frieden. Ja. Und der ist mir existenziell seit Wochen gestört. Ich kann nicht mehr arbeiten, nicht mehr lieben, werde schräg angesehen, ich werde beobachtet. Ich stehe unter einem grauenvollen Verdacht. Ich drehe durch, wenn das nicht bald aufhört. Ich würde dir so gerne helfen, Witold. Ja, ja, das sollst du auch. Wie? Es klingt albern, aber sage nicht, dass du mich nachts mit Scarlett gesehen hast. Ich habe das bereits verschwiegen. Witold. Ja. Warum sollte dieser Schulze zu mir kommen? Warum? Warum? Weil du immerhin zwei der getöteten Frauen kanntest und weil du mich kennst. Bei Hilke hattest du ja das Glück, sie nicht lebend zu kennen. Vielleicht wollen sie dich vor mir schützen. Vielleicht bin ich ja dein potenzieller Mörder. Ach, Witold, willst du nicht einfach herkommen? Ich koche uns was Schönes. Lege die Brahms-Lieder auf, die du mir geschenkt hast. Sie sind so wunderbar. Ich möchte immerfort weinen. Das Lied von der Jungfrau, die ihr Hochzeitskränzlein als Rosen wollte. Bitte hör auf, hör auf. Sie ging im Grünen her und hin, statt Rosen fand sie Rosmarin. Rosi, ich kenne diese Lieder. Warum hast du sie mir geschenkt? Ich verstehe deine Frage nicht. Ich wollte dir eine Freude machen, als du nach Beates Tod so krank wurdest. Du hast mir doch nichts verschwiegen, Witold. Rosi, wie kommst du mir denn auf einmal vor? Warum sollte ich dir was verschweigen? Du bist doch meine Verbündete. Du bist das Pferd in meinem Stall, mit dem ich deinesgleichen klauen kann. Sehr lieb gesagt. Du glaubst also, Schulze kommt aus Routine zu mir? Ja, reine Routine. Du läufst doch wirklich nur unter ferner Liefen. Vorbereitet sein auf seinen Besuch. Danke, Rosi. Danke, du bist wirklich ein Freund. Heute kam mein Invaliditätsbescheid. Ging schnell, als wollten sie mich loswerden. Dabei war ich begehrt. Mein Chef überhäufte mich mit Arbeit. Rosemarie tat alles, kinderlos und unverheiratet, wie sie war. Die Arbeit, ihr Leben. Überstunden, kein Problem. Konnte ich nicht mal abbummeln, weil ich nicht wusste, warum. So war das. 30 Jahre lang. Und immer, wenn mein Chef es von mir wollte, setzte er sich mit seinem hässlichen Arsch auf meinen Schreibtisch. Vielleicht war er sogar der einzige Mann, der wirklich was von mir wollte. Ein schwitzendes, rothäutiges Mastschwein. So einer setzte sich auf meinen Tisch. Ach, Witold, jetzt sind wir beide Invaliden. Dreimal wollte ich mich erschießen. Einmal in den Steinbau springen, unzählige Male in der Erde versinken. Und ich lebe. Trotz Karzinom. Darum immer diese Bauchschmerzen. Weißt du, was die mir angetan haben? Ach, ich sag's dir ein andermal. Wie eine Aussätzige komme ich mir manchmal vor. Bin ich wohl auch. Nur, dass es niemand sieht. Schau mich an. Ich bin eine gepflegte Frau. Elegant, teuer, englisch. Rainer Witold Engstern. Bevorzugte allerdings das Weibchenhafte, das naiv Beschwingte, die roten Lockenköpfchen, solche grellen Kastanien. Scarlett, ich habe sie vom ersten Moment an gehasst. Bergwandern mit Witold in der Eifel und dann diese läufige Hündin in unserer Hütte. Ich kannte zwar jahrzehntelang Männer nur als Mitbürger, aber was die von dir wollte, habe ich sofort geschnallt. Und wieder stand ich machtlos daneben. Schulze, Mannheimer Kriminalpolizei, Mordkommission. Frau Hirte, Ich habe einige Fragen, die drei Mordfälle betreffend. Es gibt da noch ungelöste Probleme, zu denen Ihnen unter Umständen etwas einfallen könnte. Fragen Sie, bitte. Aber ich kann wahrscheinlich nicht viel mehr sagen als das, was in den Zeitungen stand. Das wird sich herausstellen. Sie waren an dem Sonnabend, als Ihre Freundin Beate vom Aussichtsturm gestürzt wurde, krank, nicht wahr? Eine Darmgrippe, ja. Ich habe die Wohnung nicht verlassen. Beim Arzt waren Sie demzufolge auch nicht? Erst am Montag. Oft bekomme ich meine Krankheiten selbst in den Griff. Herr Engstern hat an diesem Tag gearbeitet, war auch nicht außer Haus. Wann haben Sie in Engsterns Bekanntschaft gemacht? Das weiß ich noch genau. Beate und ich waren bei der Kirmes und wir saßen an einem Tisch. Herr Engstern, dessen Freund, Beate und ich. Und Engsterns Freund ist der Ehemann von Scarlett? Richtig. Sie trafen sich dann auch häufiger mit Engstern? Beate traf sich mit Herrn Engstern. Ich weniger. Ich bin nicht sein Typ. Ja, verstehe. Und über Beate lernt Engstern deren Tochter Vivian kennen und geht eine Beziehung mit dem Mädchen ein. Interessant. Das war ein ganz ausgekochtes Früchtchen, dieser Schulze. Witold, das wurde heiß. Nerven behalten, zusammenreißen. Was wusste denn diese kleine Ratte von meiner Not? Nichts. Wie ich meinen geliebten Herrn Engstern überzeugen musste, dass wir uns rein zufällig unter den Augen unserer Freunde kennenlernen müssen. Wie er endlich darauf einging. Wie ich Beate zu dieser verdammten Kirmes schleifte und wie sie sich in ihrer unendlich beschissenen Lebensfreude sofort auf dich stürzte. Nein, sind Sie nicht der, dem die Frau auf so tragische Weise umgebracht wurde? Richtig, Sie sind doch Witold Engstern, dieser begnadete Kunsthistoriker. Ich saß da, bedeppert, unfähig zu einem klugen Satz und musste mir das Gequatsche von Scarlets Gatten anhören. Schulze schnüffelte mit seinen Augen. Er taxierte mich. Los, Schulze, nicht rumeiern. Ich könnte mir denken, dass Ihre Freundin Ihnen von dem bevorstehenden Picknick am Sonnabend erzählt hat. Hat sie nicht. In Männersachen war sie eigen. Sie sind also sicher, dass ein Mann dahinter steckt? Ich bin mir überhaupt nicht sicher. Sie sind die Einzige, der Sie anvertraut hat, dass sie in Engstern unglücklich verliebt war. Keiner konnte das bestätigen. Zumal Engstern bereits ein Verhältnis mit der Tochter der Ermordeten eingegangen war. Wussten Sie davon, Frau Hirte? Natürlich wusste ich nichts davon. Sonst hätte ich mich auf Vivian konzentriert und nicht auf Beate. Nach Beates Tod wollte ich Vivian vergiften. Tagelang habe ich versucht, Schlafpulver in Weinbrandpralinen zu bugsieren, aber die Pralinen sahen nicht gut aus. Irgendwie gebraucht. Ja, ich sag's dir, Witold, hätte die kleine Kröte nicht mit dir Schluss gemacht, sie wäre an irgendetwas verreckt. Da kannst du Gift drauf nehmen. Frau Hirte, wussten Sie davon? Das war mir vollkommen gleichgültig. Ah ja. Woher wussten Sie, dass Beate Grillhähnchen gegessen hatte? Oben, auf dem Turm. Habe ich das gesagt? Sie haben es zu Herrn Engstern gesagt. Behauptet er zumindest. Ich werde es irgendwo gelesen haben. In der Zeitung, oder? Es hat mir eine weitere Person erzählt. Wir haben den Mageninhalt der Toten nicht der Öffentlichkeit bekannt gegeben. Nur für eine Sektflasche war die Rede. Darf ich mir mal Ihren Gläserschrank ansehen? Tun Sie, was Sie tun müssen. Ein solches Kristallglas wurde von Ihrer Freundin für den Sekt verwendet. Von welchem Sekt ist hier die Rede? Ihre Freundin hatte ein angenehmes Henkersmahl. Hähnchen und Sekt, Frau Hirte. Wo ist Ihr sechstes Glas? Aber ich bitte Sie, Gläser gehen immer mal kaputt. Wer hat schon von allen Gläsern die vollständige Zahl? Sie, Frau Hirte. Sechs Sherrygläser, sechs Weingläser, sechs Wassergläser. Alles ganz ordentlich und sauber. Und überall bei Ihnen sieht es aus wie neu. Ich habe selten Besuch. Es ist meine Art, alles in Ordnung zu halten und zu pflegen. Es ist mir leider nicht vergönnt, mich in gemütlicher Schlampigkeit wohlzufühlen. Aber Sekt trinke ich, auch wenn ich alleine bin. Welche Schuhgröße haben Sie? 39. Da würden Sie sich aber arg quälen. Ich erlaubte mir vorhin einen Blick unter Ihre Sandalen. Das ist eine satte 42, Frau Hirte. Selbstverständlich haben Sie keine Turnschuhe. Worauf wollen Sie hinaus? Dass ich meine einzige Freundin zu einem Picknick auf den Aussichtsturm gelockt habe, um sie im geeigneten Moment hinunterzustürzen? Dass ich mit Turnschuhen Größe 42 Spuren im Zimmer der Engsterns hinterlassen habe, als ich Frau Engstern erschoss? Wollen Sie darauf hinaus? Dass ich diese Scarlett in der Badewanne ersäuft habe? Vielleicht habe ich ja noch ein elektrisches Gerät in die Wanne geschmissen, damit es wie ein Herzanfall aussieht. Wenn man sie betrachtet, ist die Vermutung lächerlich, ich gebe es zu. Ondulieren Sie sich die Haare? Nein, ich gebe Geld beim Friseur aus. Ah, ja, richtig, der Friseur. Sie haben sich vor einiger Zeit eine neue Farbe geben lassen, exakt. Wollen Sie mich verhaften? Nein. Vielleicht decken Sie ja auch nur Ihren geliebten Herrn Engstern. Er ist nicht mein Geliebter. Aber Sie geben einiges drum, wenn er es wäre. Jetzt werden Sie unverschämt. Na, verzeihen Sie, ich wollte Sie nicht beleidigen. Darf ich noch einen Blick in Ihr Bad werfen? Haben Sie einen Durchsuchungsbefehl? Ich lasse Sie in mein Bad, wenn Sie mir Ihren Verdacht nennen. Ich kann mir gut vorstellen, dass gerade die abwegigen Dinge Ihnen besonderen Spaß machen. Was suchen Sie in meinem Medizinschrank? Ist doch verwunderlich, dass bei Scarletts Sachen ausgerechnet der Lockenstab fehlte. Ihr Mann konnte sich genau erinnern, dass sie ihn eingepackt hatte. Na, vielleicht bin ich auch noch Kleptomanin, spezialisiert auf Lockenstäbe. Ein ins Badewasser geworfener Lockenstab, angeschlossen, selbstredend, kann selbst bei einem gesunden Menschen einen betäubenden Herzanfall auslösen, haben Sie selbst gesagt. Sie hatte so süße kleine Füße mit roten Nägeln dran. Die hat sie ganz selbstverliebt betrachtet. Bitte? Fahren Sie fort. Ja, noch was. Das Hühnerbein. Auch unser drittes Opfer aß an seinem letzten Tag Grillhähnchen und trank Sekt. Vielleicht, dass Ihnen die Erinnerung an Beate aufstieß und von daher bekannt wurde, was gar nicht bekannt sein konnte. Holen Sie diese Schachtel runter. Öffnen Sie die Kulturtasche. Wie Sie wünschen. Sie ging im Garten her und hin, statt Rüslein brach sie Rosmarin. Das nimm du, mein Getreuer, hin. Lieg bei dir unter Linden, mein Totenkränzlein schön. Danke, dass du gleich gekommen bist. Du siehst ja grauenhaft aus. Ach, ich habe Durchfall und Erbrechen und immer muss ich über ihn hinwegsteigen. Wie toll's. Über wen? Über den Polizisten. Ich muss ihn umbringen. Nun dreh doch nicht durch. Ich habe Schulze erschossen. Er liegt in meinem Badezimmer. Du bist doch hysterisch. Großer Gott. Der ist tot. Genau in die Schläfe. Woher kannst du so gut schießen? Woher kannst du so gut schießen? Mein Vater war Tontaubenschießer, Schütze. Hilke in die Stirn, mir sauber durch die Wade und den hier in die Schläfe. Du machst mir Angst. Ich rufe jetzt die Polizei. Schluss. Ich habe es für dich getan. Wie ein Polizistenmord für mich? Schönen Dank auch. Er wollte dich verhaften. Dich, Witold. Mich? Warum? Er hatte Beweise, dass du mit Scarlett und mit Beate zusammen warst. Das ist doch reiner Schwachsinn. Das ist doch krank. Er wollte dir heute Abend den Strick drehen. Mit den Kollegen von der Mordkommission wollte er dich verhaften. Ja, dann kann ich doch gleich hingehen, wenn die anderen sowieso Bescheid wissen. Wissen sie nicht. Er wollte jetzt erst in seine Dienststelle fahren und alles auf den Tisch packen. Den kriegen wir dran, hat er gesagt. Er war fanatisch besessen von seiner Idee, dich zu überführen. Aber ich bin unschuldig. Wenn ich mehr von Scarlett gewollt hätte als bloß mal so, hätte ich doch eher ihren Mann umbringen müssen. Das ist doch reine Idiotie. Ich habe alle Beweise, die er auf einem Zettel notiert hatte, zerrissen und ins Klo gespült. Wieso bist du eigentlich von dem Wahn befallen, mich unbedingt vor dem Fallbeil retten zu müssen? Ich habe dich vom ersten Blick an geliebt. Ach, du meine Güte. Was mache ich denn jetzt? Rufe ich die Nervenheilanstalt oder die Polizei? Ich kann dir einen guten Rechtsanwalt vermitteln. Du kannst mich ausliefern, aber deinem Schicksal entgehst du auch nicht. In was bin ich da bloß reingeraten? Das übersteigt meine Fantasie. In einen Justizirrtum? In die Fänge des großen, unbekannten Wahnsinnigen? Womit hast du ihn denn überhaupt erschossen? Etwa mit dem gleichen Revolver? Ja, ich weiß, ich hatte dir versprochen, ihn zu vernichten, aber ich habe ihn aufgehoben, um mich selbst damit umzubringen. Das Leben hat keinen Sinn für mich, da du mich doch nicht lieben kannst. Es gibt ja die merkwürdigsten Geschichten auf der Welt. War Schulze mit dem Auto hier? Sehr merkwürdig, dass der Bursche überhaupt so spät erschien. Wir müssen ihn durchsuchen. Vielleicht ist er verheiratet. Irgendjemand wird auf ihn warten und Alarm schlagen. Ach, Quatsch. Rose, wir sind doch keine Gangsterbande. Kommt ja sowieso raus. Und es wird alles nur schlimmer, je länger wir warten. Er ist mit seinem Privatwagen hier und verheiratet ist er nicht. Vielleicht gibt es außer mir ja doch noch Leute, auf die abends auch niemand wartet. Der Wagen steht an der Ecke. Ich will nicht deinetwegen ins Gefängnis. Niemals. Eher töte ich mich. Ich habe dich niemals gebeten, mir zu helfen. Wir müssen die Leiche beseitigen. Prima. Nichts leichter. Wir legen ihn auf die Straße. Oder wir übergießen ihn mit Salzsäure. Wir können ihn auch auseinandernehmen und in der Stadt verteilen. Klar? Werd doch bitte nicht zynisch. Es war ein Fehler, dass ich versucht habe, mich bei Hilkes Tod auf diese Art aus der Affäre zu ziehen. Ich hätte sagen sollen, ja, ich habe auf sie geschossen, im Affekt, weil ich getrunken hatte, weil sie mich fertig machte und dann wäre ich in aller Ruhe in den Knast gegangen. Ja, oder auch nicht, weil du mir ja schon damals dazwischen pfuschtest. Wir müssen Schulze zusammenfalten, sonst wird er steif und unhandlich. Wir falten ihn zusammen und stecken ihn in einen Müllsack. Nein, ich habe keinen großen Müllsack. In einen alten Bettbezug. Dann sieht er aus wie ein Wäschebündel. Du bist doch nicht mehr normal. Die Leiche wird auf jeden Fall untersucht. Ja, hervorragend. Man wird feststellen, dass der Schuss aus meiner Pistole kam. Und dann bin ich ja wieder dran. Haben Sie erst mal einen auf dem Kieker, bist du erledigt. Danke, Rosi. Danke. Bleib ganz ruhig, Witold. Wir setzen ihn in sein Auto, du fährst ihn damit zum Steinbruch, lässt das Auto runterfallen und explodieren. Ich fahre mit deinem Auto hinterher und nehme dich wieder mit. Ich habe Hunger. Kannst du mir ein Ei braten? Aber gerne. Ich habe auch noch kaltes Huhn da. Ei reicht's. Die Idee mit dem Steinbruch ist vielleicht gar nicht verkehrt. Aber wie kriegen wir ihn aus dem Haus? Das ist erstarrt wie ein Foto mit Untertext. Ich brate meinem Liebsten ein Ei. Meine Fantasiegerichte zerronnen zu einem Ei. Du gehst im Zimmer auf und ab. Etwas hektisch, gleichzeitig schlaff. Rauchst. Ich schneide Brot. Nebenan liegt der Polizist. Nur wenig Blut ist geflossen. Kein Gehirn. Keine schleimigen Substanzen. Ich musste später alles desinfizieren. In meinem Bauch tobten die Teufel. Ich nahm das alles mit. Ich hatte einen Mann getötet. Meinen ersten Mann. Das Ei spritzte. Ich sah mich deine Strümpfe stopfen. Sah mich mit dir Abendbrot essen, sah dich unausgeschlafen mit dem Rasierer vor dem Spiegel stehen. Ich sah mich nicht mehr mit dir ins Bett gehen. Vorbei. Lust verflogen. Wie ein Schmetterling. Konnte ihm noch nachblicken, aber er war weit weg. Ich könnte dich aus deinem verdammten Rollstuhl schütteln, Witold Engstern. Du warst so bodenlos arrogant. Wenn du wenigstens aus Mitleid einmal... Schon gut, Alban. Ich wusste gar nicht mehr, wie das geht. Ich hatte mir Beate dabei vorgestellt und Scarlett. Scarlett und dich sogar noch im Auto. Mit mir wäre das eine Katastrophe geworden. Arme Rosemarie, bist nicht geschaffen für die Liebe. Hatte schon Beate gemeint. Und Scarlett erst, sag mal, mein geheimer Schatz, wo hast du denn diese alte Schachtel aufgegabelt? Die ist scharf auf dich wie Nachbar Slumpy. Wow, du begehrter Knabe, ein heißes Plättbrett. Niederträchtige Schlampe. Die hätte vor ihrem Tod ruhig mehr mitbekommen können. Und was hast du zu ihr gesagt, Witold? Ach, lass sie doch. Sie ist ein armes Schwein. Also wie man jetzt essen kann. Lass dir Zeit. Es muss Mitternacht werden. Ich brauche einen Whisky. Du auch. Also wenn ich abergläubisch wäre, würde ich denken, dass wir eine geheimnisvolle und unheilvolle Macht ausüben, wenn wir zusammen sind. Vielleicht sind wir Todesengel des Verderbens. Weißt du den genauen Weg zum Steinbruch? Ich stehe auf Reserve. Na, hervorragend. Müssen wir noch tanken mit Schulze. Oder wir haben Schulze gerade zur Explosion gebracht und verrecken vor dem Steinbruch mit dem Auto. Dann nimmst du meinen Wagen. Den Kanister brauchen wir zum Übergießen. Ja. Ich weiß nicht, wie es zum Steinbruch geht. Da musst du ja mit Schulze hinterherfahren. Ich fahre vorne weg. Es könnten schon Kontrollen sein. Hast du Scarlett geliebt? Sie war ein lockeres Verhältnis, mehr nicht. Schließlich ist der Mann mein Freund. Vielleicht hat der seine Frau umgebracht, aus Eifersucht. Ernst doch nicht. Das hat ja nicht mal die Polizei in Betracht gezogen. Bitte lass dieses Thema ein für alle Mal. Irgendwann muss ich anfangen zu vergessen, sonst verliere ich den Verstand. Ich habe schließlich noch was vor im Leben. Ich auch. Na bitte. Schon gut. Außerdem waren es keine Morde, sondern Unfälle. Auch Schulze war ein Unfall. Notwehr, einverstanden? Alles nur eine fixe Idee von diesem blöden Bullen. Ich komme mir vor wie im Film. Albtraum wäre realistischer. Auf die Zukunft, Witold. Meinetwegen. Wenn alles vorbei ist, wenn wir alles überstanden haben und niemand etwas erfahren haben wird, werden wir uns dann wiedersehen? Darüber habe ich jetzt bestimmt nicht die Nerven nachzudenken. Du weichst mir aus. Lass doch diese backfischhaften Zickereien. Wir können schon hier im Haus erwischt werden. Wir können in 1000 Fallen tappen. Am Steinbruch können sich Liebespaare rumtreiben. Ich war früher selbst oft dort. Auch bei schlechtem Wetter. Ich habe so etwas nie kennengelernt. Hast du überhaupt mal einen Mann gehabt? Sicher. Wir haben zusammen studiert. Wollten eine gemeinsame Rechtsanwaltspraxis aufmachen, haben Nächte durchgearbeitet. War auch Liebe dabei. Kurz vor dem Examen hat er mir trocken mitgeteilt, dass er Vater wird. Er hat das Examen bestanden, ich nicht. Du armer Kerl. Sag das nicht nochmal, Witold. Hm? Nicht Kerl. Und auch nicht armes Schwein. Ich würde niemals armes Schwein zu dir sagen. Dann ist ja gut. Die Ärzte sagen, es sei durchaus möglich, dass meine Besuche dich noch immer am Leben halten. Du müsstest theoretisch und praktisch schon etliche Male gestorben sein. Der eine hat mich gefragt, ob wir wohl ein Liebespaar waren. Komisch, nicht? Dieser Unfall war aber auch zu grausam. Das verdammte Auto von Schulze wollte sich einfach nicht über die Steindelle rollen lassen. Alles war so perfekt überstanden. Ein durchgerostetes Schloss vor dem Eingang zum Steinbruchgelände. Keine Menschenseele. Schulze mit Benzin übergossen. Und dann diese Delle. Du hast noch einmal den Motor gestartet, um Schwung zu holen. Ich habe von hinten geschoben. Und dann wart ihr weg. Abgestürzt. Kein Schrei. Der Wagen schlug unten auf. Still. Dann die Explosion. Das leise Knistern des brennenden Autos. Ich wollte hinterher springen, glaub's mir. Aber in all dieser Not zuckte plötzlich ein Gedanke in mir auf. Witolds Leiche ist jetzt der Mörder. Niemandem tut das mehr weh. Witold ist verbrannt. Meine Liebe ist verkohlt. Ich war nur noch leer und sterbensmüde. Wäre mir diese unglaubliche Liebe nicht durchs Knochenmark gefahren, hätte der Lebensweg einiger Menschen anders ausgesehen. Beate wäre nicht vom Turm gestürzt und Scarlett würde weiterhin ihren einfältigen Mann betrügen. Schulze würde weiterwerken. Was aus Hick und dir geworden wäre, weiß ich nicht. Ich habe alle Zeitungen gelesen. Überall war nur die Rede vom verkohlten Schulze. Und du? Erst bleibst du am Pedal hängen und dann schleudert's dich aus dem Wagen. Als ich erfuhr, dass du überlebt hast, kam ich ins Krankenhaus. Darmkrebs. Ich hatte eine erbärmliche Angst, in der Narkose zu reden. Aber keiner von uns hat was gesagt. Wir sind dem Tod von der Schippe gesprungen. Grießbrei mit Heidelbeeren. Möchtest du? Doch. Du bist auch für mich ein Halt. Obwohl du nicht mehr Witold bist, sondern ein vegetierender, zusammengeflickter Organismus. Aber das bin ich letztlich auch. Vor deinem Gehirn liegt ein dunkler Vorhang, sagen die Ärzte. Behüte dich Gott davor, dass dieser Vorhang jemals aufgeht. Bis Donnerstag und halt die Ohren steif. Der Hahn ist tot. Kriminalhörspiel von Andrea Czesinski. Nach dem gleichnamigen Roman von Ingrid Noll. Kein Grenzlein so schön. Mit Evelyn Hamann, Peter Simonischek und Rainer Heise. Regieassistenz Clarisse Cosset. Schnitt Barbara Zwirner. Ton Thomas Monnerjahn. Regie Ulrike Brinkmann. Hallo Beate. Hier ist deine vermooste Freundin, wie du mich scherzhaft gerne nanntest. Ich habe dir frische Blumen gebracht. Weiße Narzissen. Du fehlst mir. Das Leben ist hart. Schau nur, was sie mit mir gemacht haben. Den Bauch aufgeschnitten und mich ausgenommen. Wie eine Weihnachtsgans. Ich habe einen künstlichen Ausgang. Kannst du dir das vorstellen? Wie soll man nur damit leben? Den Krebs bekam ich sicher an dem Tag, als ich meinen Irrtum zu spät bemerkte. Ich dachte doch wirklich, du hättest mir Witold weggenommen, wo du doch alles im Leben hattest und ich nichts. Eine Produktion von Deutschlandradio Berlin 1997.